A few of the people in our church have gone to other ministries. Einige von unseren Gemeindemitgliedern sind woanders hingegangen, um Dienste zu machen. Johannes Diem and Katharina went to the Toronto church this summer for a few weeks. Johannes und Katharina sind in die Toronto Gemeinde gegangen. Eric has been in Bethel for the last year. Eric war in Bethel für das letzte Jahr. Eric is going back soon for another year. Und wird auch für ein weiteres Jahr dorthin gehen. And part of my desire for this church, or my desire for this church, und ein Teil meines Wunsches für diese Gemeinde oder mein Wunsch, is that we would be a full spectrum church. Ich habe gesagt, dass wir eine Gemeinde im vollen Spektrum sein wollen. And that we really look to find the best from other churches. Wir möchten einfach das Beste mitnehmen von anderen Gemeinden. And that we would go and bring back, und das zurückbringen in unsere Gemeinde. So that we can fulfill our purpose as a church. Damit wir unseren Zweck erfüllen können, den wir haben. We're not going to experience the full spectrum if we're left on our own. Wir werden das ganze Spektrum, das da ist, nicht erleben, wenn wir nur für uns selbst arbeiten. God has made us interdependent on other ministries. Gott macht uns abhängig auch von anderen Diensten. So we're going to hear some reports of the churches that they've been at. Also wir hören jetzt einige Geschichten aus den anderen Gemeinden, wo sie waren. Who specialize in healing and prophecy and such things. Die sich zum Beispiel spezialisiert haben auf Prophetie oder Heilung. This morning I was at the door at the beginning of the service. Heute früh bin ich bei der Tür gestanden. Lady came in crutches. Und eine Frau mit Krücken ist reingekommen. I was at the door at the end of the service. Und ich war auch bei der Tür am Ende. And the lady walked out without the crutches. Und die Frau ist ohne Krücken raus. And I thought it really strange because her husband was carrying the crutches, and I thought. Ich dachte, das ist echt komisch, dass ihr Mann die Krücken trägt. And then Eric said she got healed. Und dann hat Eric gesagt, ach, sie ist geheilt worden. So let's have Johannes come up and share with us. Johannes. Hi, it's good to be back. Gut. Schön muss auf Deutsch. Wieder zurück zu sein. Yeah, ich war lange weg. Okay. I was away for a while. It's good to be back. Möchte ich ein bisschen erzählen von Toronto. And I want to tell you a little bit about Toronto. It's a good place. You have to be there. Okay. Na, okay. Das habe ich am Morgen nicht gesagt. Also, forget it. Das Ganze war eine dreiwöchige Schule für Leiter im christlichen Dienst. So I was at a three-week training for Christian leaders. Einfach eine Zeit des Empfangens und Auftankens für Leiter. It was a time of being filled and being refreshed for leaders. Sie haben die Philosophie, dass nur ein geistlich gesunder Leiter andere gesund anleiten kann. They have the philosophy that only a healthy leader can lead others into health. Genau, und wenn du geistlich gesund bist, if you're spiritually healthy, dann kannst du aus dem Overflow dienen. Then you can serve out of your overflow. Und so ist es gesund. And that's what makes it healthy. Und die Kernbotschaft von Toronto ist das Vaterherz. And the main message of Toronto is the Father Heart. Es geht darum, die Vaterliebe empfangen zu können. And it's about receiving the Father's love, Father's heart. Und es geht darum, einfach wieder neu Kind zu sein. And it's about becoming a child again. Neu einfach Tochter und Sohn sein. To be new in a new way, a son and daughter. Und das hört sich vielleicht irgendwie so einfach an. And maybe that sounds very simple. Aber manchmal ist es für uns sehr schwer, diese Vaterliebe ganz tief im Herzen zu empfangen. But for some of us it's difficult to receive this fatherly love deep in our hearts. Wir haben es vielleicht schon tausendmal gehört. We've probably heard it 1,000 times. Dass uns der Vater liebt. That the Father loves us. Aber es geht immer da oben rein. But it comes here in our heads. Und irgendwie kommen wir oft nicht weiter, wenn wir es nur wissen. And it doesn't go further, it stays knowledge. Und es hat aber nur einen Effekt, wenn wir es da im Herzen haben. But it only has an effect when it goes into our hearts. Weil es geht um Liebe. Because it's about love. Und Liebe spielt sich immer im Herzen an. And love always happens in the heart. Genau. Und darum haben wir dort in Toronto einfach ein paar Punkte, ein paar Wege gehabt, Möglichkeiten, wie man einfach fähiger werden, diese Liebe zu empfangen. And so we learned about how to become more able to receive this love. Ich möchte nur ein paar Punkte erwähnen. And I'd like to share with you a couple of points. Ganz wichtige Sache ist die innere Heilung. One very important thing is inner healing. Alle von uns haben einen irdischen Vater. All of us have an earthly father. Dieses Vaterbild prägt sehr unser Bild von unserem himmlischen Vater. And this father image really influences how we think of our heavenly father. Und so gut unsere Väter auch sind, and as good as our fathers are, kein irdischer Vater kann mit dem himmlischen Vater sich vergleichen. No earthly father can compare to the heavenly father. Da gibt's immer eine Vaterwunde. And there's always a wound in the from the father. Und es geht darum, dass die geheilt wird. And it's about healing of this wound. Damit wir seine Liebe, die er ständig ausgießt, wirklich empfangen können. So that this love that he's always pouring out to us, we can receive it. Genau. Darum ist auch dort sehr wichtig das Thema Soaking. And that's why it's very important, this theme of soaking. Weil es einfach zu diesem Kindsein dazugehört. Because it's also about becoming like a child. Für die, die es nicht kennen, soaking, da geht es um etwas, das sehr einfach, aber gleichzeitig sehr schwierig ist. Soaking is something that's both difficult and easy at the same time. Es geht nämlich darum, nichts zu tun. It's about doing nothing. Einfach in der Gegenwart Gottes liegen. Just laying in the presence of God. Und Kind zu sein. And being a child. Und einfach den Heiligen Geist tun lassen. And allowing the Holy Spirit to minister. Weil wir selber können nicht dahin kommen, dass wir Heilung uns selber heilen. Das geht nicht. Because we left to ourselves can't bring about our own healing. Genau. Eine wichtige Sache war auch über Prophetie. Another important point was about prophecy. Wir haben gelernt auch zu prophezeien übereinander. We learned to prophesy over each other. Ich habe selber eine 5 Minuten lange Prophezeiung über mein Leben bekommen. I received a 5-minute prophecy about my life. Und sowas ist sehr ermutigend. And to receive something like this is very, very encouraging. Genau. Ja, und letzten Endes war auch dort Spaß und Freude ein großes Thema. And also joy and fun was a big theme there. Weil es gehört auch zum Kindsein dazu. Because it also belongs to being a child. Und weil es einfach unsere Masken wegnimmt. Because we take away our masks. Wenn wir einfach Freude haben im Heiligen Geist auch. When we have joy in the Holy Spirit. Wenn Manifestationen auftreten. And when there is manifestations of his Spirit. Obwohl das nicht so wichtig ist, das habe ich auch gelernt. Although it's not so important, we learned that as well. Alles in allem, es geht einfach ums Kindsein. All in all, it's about being a child. Das ist die Botschaft eigentlich. And that was the message. Ja, wir sind hungrig. Are you hungry? Nein, wir sind hungrig. Sorry. Ja, ihr auch hoffentlich. We are hungry and you too, hopefully. Hungrig danach, Gott zu erleben und in das Übernatürliche einzutauchen. Hungry to experience God and to encounter the supernatural. Einfach all die Verheißungen in Anspruch zu nehmen. And to claim all of his promises. Die Gott uns um dieses Wahnsinnsgeschenk des Heiligen Geistes gegeben hat. That God has given us through the amazing gift of his Holy Spirit. Was ich in Toronto unterm Strich gelernt habe. And what I learned in Toronto. Ist, dass Gott diesen Hunger nach dem Übernatürlichen auch in mich reingelegt hat. Is that God has placed this hunger for the supernatural in me. Und dass er ihn auch immer mehr und mehr stillen wird. And it wants to be satisfied more and more. Der Weg aber führt über die Beziehung zu ihm. But the way is through a relationship with him. Es geht einfach immer darum, seine Gegenwart zu suchen. It's about seeking his presence. Und dann wird das Übernatürliche zu einem automatischen Nebenprodukt. And then the supernatural comes as a natural byproduct. Ich weiß nicht, wie es euch geht. I don't know how it is with you. Aber ich hatte in meinem Leben als Christ immer mal wieder das Gefühl, I had the feeling in my life as a Christian, the feeling, dass eine unsichtbare Mauer zwischen mir und Gott steht. That there was an invisible wall between me and God. Und ich einfach nicht wirklich in Beziehung mit ihm kommen kann. And I couldn't really enter into relationship with him. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, my experience showed me, dass ein wesentlicher Punkt eben auch in der Beziehung Gott gegenüber innere Heilung ist. That an important point of having a relationship with God is this inner healing. Er möchte uns frei machen, dass wir gesunde Beziehungen haben können. He wants to set us free so that we can have a healthy relationship. Dreidimensional, mit anderen, mit uns selbst, aber eben ganz wichtig auch mit ihm. Three-dimensional, with others, with ourselves, but most importantly with him. Wir treffen oft unbewusst in der Kindheit die Entscheidung, unser Herz zuzumachen. In our childhood, we have had or made decisions to purposely close up our hearts. Aufgrund von Verletzungen. Because of hurts. Und ich möchte euch jetzt von einer definitiv übernatürlichen Heilung erzählen. And I want to tell you about a really supernatural healing I experienced. Die ich diesbezüglich in Toronto in der Heilungswoche erlebt habe. That I experienced in the healing week in Toronto. Wir haben Gott gebeten, dass er uns eine Situation zeigt. We were to ask God to show us a situation. In der wir unbewusst beschlossen haben, unser Herz ein Stück weit zuzumachen. Where we unconsciously decided to close up our hearts. Mir kamen zwei Situationen in den Sinn. Two things came to my mind. Und eine war von der Zeit, als wir für 2 Jahre in Norwegen in Oslo lebten. And one of them was when we lived in Norway for 2 years. Ja, es war also an meinem 5. Geburtstag. It was my 5th birthday. Meine Mama hatte alle Kindergartenkinder eingeladen. My mother invited all the kindergarten kids to my party. Ja, dazu muss man wissen, dass ich in den ersten Monaten aufgrund der Sprachbarriere eher in einer Außenseiterrolle war. And you have to realize that because of the language barrier, the first few months was really kind of like an outsider. Jedenfalls sollte ich auf meiner Party ganz kurz in mein Zimmer gehen. But at my party, I went really briefly into my bedroom. Sie hatten angeblich eine Überraschung für mich. They had a surprise for me. Ich bin also ganz allein auf meinem Bett gesessen. So I sat all alone on my bed. Ich habe die Kinder draußen lachen gehört, die haben scheinbar Spaß gehabt. I heard the children outside laughing, they were having fun. Und ich habe mich einfach total ausgeschlossen gefühlt. And I felt totally left out. Ich habe zu weinen begonnen. I started to cry. In dem Moment wurde die Tür aufgerissen. In that moment the door was ripped open. Alle hatten Partyhüte auf. Everybody had party hats on their heads. Haben Überraschung gerufen. And they screamed surprise. Ja, zu meinem Ausgeschlossenheitsgefühl kam in dem Moment ganz einfach noch Scham dazu. And in this moment, because I was so vulnerable, I also had a feeling of shame. Diese Szene kam mir also während des Gebets in Toronto in den Sinn. So this picture came into my mind as they were praying in Toronto. Ich habe niemanden davon erzählt. I didn't tell anybody about this. Und eine Leiterin hat dann für mich gebetet und hatte folgende Vision. And afterwards, a leader came up to me and had the following vision. Sie sah mich als kleines Kind auf einer Party, wo wir alle Partyhüte tragen. She saw me as a little child at a party where everybody was wearing party hats. Und dazu hörte sie Gottes Stimme, die immer wieder gesagt hat, you're an insider, you're an insider. And there she heard God's voice saying to me over and over, you are an insider, you are an insider. Ja, wow, Gott hat durch sie genau in diese Situation Heilung hineingesprochen. And through her, God brought healing into the situation. Aber damit nicht genug. And that's not all. Am gleichen Tag fand vor Ort in Toronto eine Kindergeburtstagsparty statt. At the same time, in the same place, there was a children's birthday party. Erst habe ich mir noch nichts dabei gedacht. At first I didn't think anything about it. Bin etwas abseits gesessen, war in ein Gespräch vertieft. I was sitting a little bit on the side and I was in a conversation. Dann hatten plötzlich alle Partyhüte auf. And all of a sudden everybody was wearing a party hat. Und dann kam auch noch der Vater des Geburtstagskindes und brachte mir eine Torte. And then the father of the birthday child came to me with a piece of cake. Er hat mich so zur Party dazugeholt. And so he kind of included me into the party. Er hat mich zum Insider gemacht. He made me into an insider. Jetzt kommt noch der Abschlusshammer. And then the grand finale. Die Familie kam ausgerechnet aus Norwegen, sogar aus Oslo. The family came from Norway, even from Oslo. Ja, ich bin immer echt noch erstaunt, wie kreativ Gott heilt. And I'm always astonished how creative God is when he heals. Und ich habe da echt Unterschiedlichstes schon erlebt. And I have really experienced many different things. Und die gute Nachricht ist, and the good news is, man muss weder für innere Heilung noch für eine tiefere Beziehung mit Gott unbedingt nach Toronto fahren. The good news is that you don't have to fly to Toronto to get a more personal relationship with God or even to experience inner healing. Ja, Gott hat mir während der Leader School noch mehrere übernatürliche Geschenke gemacht. God gave me during this training many supernatural gifts. Eines davon konnte ich am Anfang überhaupt nicht glauben. One I couldn't even believe. Ich habe es wochenlang wirklich kritischst hinterfragt. For many, many weeks I was very critical and wondering about this. Nämlich, dass ich immer wieder Goldstaub auf meinen Händen hatte. And that is, I was always finding gold dust on my hands. Mittlerweile nehme ich es als Zeichen seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit. In the meantime, I just receive it as God's presence and his glory. Und als Zeichen, wie real das Übernatürliche ist. And as a sign of how real the supernatural invisible world is. Und das habe ich mir ja so sehr gewünscht. Danke, Jesus. And I really, really desired this so much. Thank you, Jesus. Zum Glück ist Gott der gleiche in Toronto wie in Wien. And fortunately, God is the same in Toronto as he is in Vienna. Ich habe den Goldstaub auch hier fast täglich. And almost every day I have this gold dust on my hands. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle, and I am really convinced that all of us, je mehr wir seine Gegenwart suchen, the more we seek his presence, je tiefer wir einfach in Beziehung mit ihm kommen, the deeper that we are in a relationship with him, je hungriger wir werden, the more hungry we become, dass wir einfach das Übernatürliche auch in Österreich verstärkt erleben werden. The more we will see the supernatural happen here in Austria. Die Dame mit den Krücken, the woman with the crutches from this morning, ist meine Mama. was my mother. Ja, und ich erwarte noch Großes. Amen. Exciting, isn't it? Das ist echt aufregend, oder? The presence of God has to be in the middle. Muss im Zentrum stehen. It was in the middle when Israel was in the wilderness. The presence of God was right in the middle. Und als die Israeliten in der Wüste waren, war die Gegenwart Gottes im Zentrum. Jesus has to be in the middle. Jesus muss in der Mitte sein. And he is drawing us to himself. Er zieht uns zu sich. It's all very exciting. Das ist sehr aufregend. I actually had gold dust on my hands this morning. Ich habe auch Goldstaub auf meinen Händen gehabt. Because I've been so close to Katharina. Weil ich Katharina so nah war. Yeah, my whole hand was full, and I thought, wow, that's cool. Meine Hand war voll. And but it's all about how tangible the presence of God is. Aber es geht darum, wie greifbar die Gegenwart Gottes ist. And that's how he wants it. Und so will er es. But it's by faith. Im Glauben. It's by faith. Das funktioniert im how Glauben. How do I get there? Wie komme ich dorthin? The just shall live by faith. Ich lebe im by Glauben. Faith. Im Glauben leben. I believe what God says and I step into it. Ich glaube das, was Gott sagt, und ich steige auch da rein. We can all be here tonight. Wir können heute alle hier sein. But only 70% are here in faith. Aber nur 70% von uns sind hier im Glauben. And there may be 30% are just watching. Und 30% sind vielleicht nur Zuschauer. And all it takes is Father. Und alles, was es braucht, ist Vater. I'm coming in by faith. Ich komme hierher im Glauben. And you just step through. You just step through an invisible Vorhang, a curtain. Und du steigst einfach durch einen unsichtbaren Vorhang hindurch. Right? And you just come in by faith. Und du gehst hier herein im Glauben. That's how it is. Eric, come on up. Eric's going back to California soon. Eric wird bald nach Kalifornien zurückgehen. And he gave a great message this morning. Und er hat heute Morgen super gepredigt. And he's going to do the same tonight. Und das wird jetzt wiederholt. By faith. Amen. Im Glauben. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Jesus said, it's good that I go. Das ist eine unglaubliche Aussage, oder? That's a pretty amazing statement, or? Dass Jesus uns sagt, es ist gut, dass ich gehe. But Jesus says, it's good that I leave. Weil dann kommt der Heilige Geist. Because then the Holy Spirit will come. Wo der Heilige Geist ist, ist Leben. And where the Holy Spirit is, there is life. Wo der Heilige Geist ist, ist Freude. Where the Holy Spirit is joy. Wo der Heilige Geist ist, ist Heilung. Where the Holy Spirit is healing. Eigentlich alles, wonach du dich sehnst, ist da, wo der Heilige Geist ist. Everything that you long for is there where the Holy Spirit is. Weil er die Verkörperung des Reiches Gottes ist. Because he is the embodiment of the kingdom of God. Römer 14 heißt es, das Reich Gottes. Romans 14 says the kingdom of God is. Besteht in Gerechtigkeit. Consists of righteousness. Friede. Peace. Und Freude and joy im Heiligen Geist. In the Holy Spirit. Und das sind Dinge, die gegenwärtig sind, wenn der Heilige Geist da ist. And those are things that are present when the Holy Spirit is here. Und wenn ich eine Sache brauche, when I need something, dann ist es ihn. Then it's him. Dass er mein bester Freund wird. that he's my best friend. Mein größter Vertrauter. My confidant. Dass ich seine Stimme höre. That I hear his voice. Wir haben über Prophetie viel gehört in letzter Zeit. In the last services you heard a lot about prophecy. Die Botschaft letzte Woche war unglaublich. The message last week was amazing. Und in diesem Kapitel, im 1. Korinther 14, and in this chapter, 1 Corinthians 14, da heißt es im Vers 1, it says in verse 1, dass wir nach der Liebe streben sollen, that we should pursue love, und dass wir aber nach den geistlichen Dingen eifern sollen. But that we should earnestly desire the spiritual. Genau. Besonders aber, dass ihr weissagt. Especially that you prophesy. Er sagt, eifere nach dem Geistlichen. It says, earnestly desire the spiritual. Und ich habe mir dieses Wort ein bisschen angeschaut im Griechischen. And I looked at this word in the Greek. Das ist das Wort zelo. It's the word zelo. Zelo. And es ist nur noch ein O am Schluss. Und der Paulus verwendet, er sagt, ich eifere um die Gemeinde Gottes mit einem göttlichen Eifer. And Paul used it and he says, I earnestly long for the church of God. Es ist ein wirkliches Brennen, ein Verlangen, das ein Mensch hat. It's a real burning, it's a real passion das that a man has. Etwas, was ich unbedingt haben will, etwas, das ich anstrebe. It's something that I have to have, it's something that I seek after. Wofür der Paulus sein Leben niedergelegt hat. It's something that Paul gave his life for. Es ist wie ein Feuer, das in dir brennt. It's like a fire that burns within das ist dieser Eifer Gottes. It is the zeal of God. Das will ich unbedingt haben, Gott. That's what I want, God. Er sagt, eifert nach dem Geistlichen. And Paul said, zealously seek after the spiritual. Besonders, dass ihr weissagt. And especially that you prophesy. Da steckt ein Riesenprinzip drinnen. And there's an amazing principle in there. Wenn die Dinge im Reich Gottes automatisch wären, because if the things of the kingdom were automatic, wozu soll ich dann eifern? Then why should I zealously desire? Warum soll ich nach Weissagung eifern, wenn ich es eh einfach kriege oder nicht? Why should I earnestly long for the gift of prophecy if it would just come to me? Richtig? Right? Als ich dort in der Schule war, habe ich mir jeden Kurs angehört über Prophetie. As I was there in the school, I went to every course about prophecy. Und wenn ihr mich fragt, ich bin der unprophetischste Typ auf der Erde. And if you would ask anybody, I am the most unprophetic guy in the world. Ich habe das Gefühl, ich sehe nichts. I don't see anything. Ich höre nichts. I don't hear anything. Nichts. Nothing. Warum gehe ich dahin? Why did I go there? Weil ich es will. Because I want it. Ich häng an deinem Rockzipfel, Gott, bis ich es hab. And I will stay on it until I get it. Ist mir egal, ob ich die Gabe natürlich, aber nicht. Ich will sie. It's doesn't matter to me if I have the gift or not. I want it. Ich will heilen können. I want to be able to heal. Es ist mir jetzt egal, ob drinnen steht, du hast die Gabe der Heilung. Ich will das können. I don't care if somebody says to me, you have the gift of healing. I want it. Weil dieses Feuer in mir brennt. Because this fire burns in me. Und wenn wir über Leute prophezeit haben. And when we prophesied over people. War ich immer der Letzte. I was always the last. Und ich habe immer geschwitzt. And I was always in a sweat. Ich habe mir gedacht, ich habe nichts. And I would say, I have nothing. Dann habe ich einfach angefangen. And then I would start. Eigentlich war heute die gleiche Situation. Today was the same situation. Eine Dame prophezei über mich. A woman came to me and said, prophecy over me. Ich so, okay. Oh, okay. Und ich fange halt an. And I just start. Und nachher sagt sie, wow, das war so in meinem Herzen, das hat mich so aufgebaut und gesegnet. Und nachher hat einer genau das Gleiche gesagt. And she said to me, wow, that was in my heart and that blessed me so much. And someone else said the same thing afterwards. Und das passiert eigentlich immer so. And it always happens. So ist er halt. That's the way he is. It's him. It's him. There must be a God. Get her. Thank you, Jesus. Ja, ein Drittel ist Freude, ich sag's euch. One third is joy. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Then, righteousness and peace. Jesus sagt, Jesus said, ihr seid selig, wenn ihr hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Blessed are you who hunger and thirst after righteousness. Und wenn du durstig, mal wirklich durstig warst oder hungrig, weißt du, es ist nicht lustig. And if you were ever really hungry or really thirsty, you know that it's not pleasant. Es fühlt sich eigentlich mehr wie ein Fluch an. It feels like a curse. Und Jesus sagt, du bist gesegnet, wenn du hungrig und durstig But bist. Jesus says you are blessed when you are hungry and thirsty. Nach Gerechtigkeit. For righteousness. Was bedeutet das? And that's what it means. What does that mean? Dass Gott sein Recht aufrichtet. That God is building his kingdom. Genau. Sprich, wenn dir jemand begegnet, sorry, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bin krank, when someone comes to you and says, I'm sick, ich habe Krebs, I have cancer, dann sagt etwas in dir, das ist nicht okay. Then something rises up in you and says, that's not okay. Es ist nicht okay, dass du Krebs hast. It's not okay that you have cancer. Gott, bring dein Reich auf die Erde. God, bring your kingdom on the earth. Richte deine Gerechtigkeit auf. And establish your righteousness. Jesus hat dafür bezahlt. Jesus paid for it. Es ist nicht okay, dass du Krebs hast. It's not okay that you have cancer. Weil er deine Krankheit schon getragen hat. Because he already carried your sicknesses. Wenn du finanzielle Not hast. If you have financial need. Es ist nicht okay. It's not okay. Jesus hat dafür bezahlt. God paid for it. Er wurde arm. He was poor. Dass wir genug haben oder im Überfluss haben. So that we could have abundance. Er hat gesagt, du sollst Leben haben im Überfluss. He said, you should have life, Armut ist nicht and von life Gott. In abundance. Diese Dinge sind alle vom Teufel. Poverty is not from God, it's from the devil. Wenn du leidest in Beziehungen, if you are suffering in a relationship, ist nicht okay. It's not okay. Und all die Dinge, die wir sehen, wenn jemand eine Essstörung hat und innere Heilung braucht, das ist nicht okay. When someone has an eating disorder and needs healing, it's not okay. Und darum geht's. Gott, richte dein Recht hier auf. And it's saying, God, establish your kingdom, your justice here. Er will, dass wir glücklich sind. He wants us to be happy. Dass wir gesund sind. That we're healthy. Dass wir genug haben. And that we have enough. Und es geht aber um Hunger. But it's about being hungry. Die Dinge des Reiches Gottes sind nicht automatisch. The things of the kingdom are not automatic. Wenn große Dinge passieren, heißt es, dass Menschen dafür gebetet und gekämpft haben. When great things happen, it's because people prayed for it and desired it. Weil sie Glauben haben. Because they believed. Ich lese gerade ein Buch von einem Mann, der hieß John Lake. I was reading a book about a man called John Lake. Der hatte so eine Schule in Washington. He had a healing school in Washington. Und die hatten 100.000 Heilungen dort. And they experienced 100,000 healings. Bis die Stadt kam und sagte, das ist die gesündeste Stadt in den ganzen USA. Until the city came and said, this is the most healthy state in all of the United States. The state. City. Stadt, ja. Oh, city. Aber die Stadt konnte es nicht übersehen und nicht ignorieren. The city couldn't ignore it. Weil ein Mann etwas glaubte. Because one man believed something. Ja. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Hunger haben. And I wish that we would have this same hunger. Dass wir diesen Hunger nach dem Heiligen Geist haben. That we would have this hunger for the Holy Spirit. Denn es kommt nicht automatisch. Because it doesn't come automatically. Gott hat nicht gesagt, ah, okay, jetzt ist Zeit für die Ausgießung zu Pfingsten. God didn't say now is the time for the outpouring of the Holy Spirit. Sondern er hat einen Hunger in die Herzen der Jünger geschickt. At Pentecost, no, he put a hunger in the hearts of the disciples. Und sie haben gebetet. And they prayed. Und sie haben gebetet. And they prayed. Und sie haben gebetet. And they prayed. Und dann ist der Heilige Geist gefallen. And the Holy Spirit fell. Und wir sehen das im Leben aller großen Männer Gottes. And we see this in the lives of all of the great men of God. Und Frauen natürlich. And women, of course. Wir sehen das im Leben von Daniel. We see it in the life of Daniel. Er betet im Kapitel 9. He prayed in chapter 9. Und sagte, ich richtete mein Angesicht zu Gott. And said, I sought the face of God mit Gebet und Flehen. With prayer and supplication. Ich suchte ihn mit Fasten und Sacktuch und Asche. I sought him in fasting and in sack and ashes. Und das war der Schrei seines Herzens. And it was the cry of his heart. Gott, richte dein Reich auf. God, establish your kingdom. Stell Israel wieder her. Restore Israel. Das ist nicht okay. It's not okay. Und bevor er zu Ende gebetet hat, and before he came to the end of his kommt prayer, der Engel Gabriel. The angel Gabriel came. Und er bekommt Einblick in die Erlösung. And he got an insight into the redemption. Bis zu Jesus hin. Until Jesus. oder Mose. Or Moses. Er war 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. He was 40 days and 40 nights in the presence of God. Und als er zurückkam, and as he returned, heißt es, dass Jahwe mit ihm redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. It says that God spoke to him as a man speaks with his friend. Ganz Israel hat Angst vor Gott. All of Israel had fear of God. Er soll nicht mit uns reden, er soll mit dir reden, Mose. He should not speak with us, he should speak to you, Moses. Und Gott redet zu ihm wie ein Freund. And God spoke to him as a friend. Und ein paar Verse später heißt es, and a few verses later it says, Gott, es gibt eine Sache, die ich will. God, there's something that I want. Ich will deine Herrlichkeit sehen. I want to see your glory. Ich bin hungrig. I'm hungry. Ich habe mehr erlebt als alle anderen. I have experienced more than anyone else. Aber ich habe mehr Hunger. But I have more hunger. Ich will dich sehen, Gott. I want to see you, God. Und Gott erhört solche Gebete. And God hears such prayers. Und er zieht an ihm vorüber. And he passed by him. Und als er das nächste Mal vom Berg kommt, and as he came down from the mountain, leuchtet sein Angesicht. His face shone. Und er muss eine Decke drüber hängen. So much that he had to put a veil over it. Wie Spider-Man. Like Spider-Man. Zwei Löchern vielleicht, ich weiß es nicht. With two holes maybe, I don't know. Alle hatten Angst, weil er so geleuchtet hat. Everyone was afraid because he was so radiant. Und David, and David lebte im alten Bund. Lived in the old covenant. Aber eigentlich holt er Dinge des neuen Bundes in den alten. But he actually took things from the new into the old. Weil er so hungrig war. Because he was so hungry. Sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen. And he said, one day in your courts. Ist besser als sonst 1000. Is better than 1000 elsewhere. Ich dürste nach dir, Gott. I thirst for you, meine God. Seele lechzt nach dir. My soul longs for mein you. Mein Körper verlangt nach dir, Gott. My body desires you, God. Gott, ich brauche einfach mehr von dir. I need more of you. Und wenn dieser Schrei, and with this cry, der erste Schrei in unserem Leben wird, when this cry is the first cry of our life, nicht der zweite und nicht der dritte und nicht der vierte, not the second or the third or the fourth, sondern der Schrei, Gott, ich brauche dich, but the cry, God, I need you, dann wird er diesen Schrei erhören. Then he will answer this cry. In meinem Leben war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich will nicht mehr leben, wenn du mir nicht mehr gibst. I came to a point in my life where I said, God, I don't want to live unless you give me more. Ich habe Bücher gelesen über Prophetie zum Beispiel. I read books about prophecy. Ich glaube das sofort, was da steht. And I believed what was written. Aber ich hab's nicht. But I don't experience it. Und ich sehe es nirgends. And I don't see it. Aber ich weiß, das gibt's. But I know that it's there. It's Bücher real. Über Heilung gelesen, habe gewusst, das gibt's. And I read books about healing. Aber ich hab's nicht. And I knew that und it ich sehe es nicht. True, but I don't have it and I didn't see it. Bücher über innere Heilung gelesen. I read books about inner healing. Wo Gott in einem Moment eine Essstörung von 30 Jahren heilt. Die Person where ist komplett frei. Where God healed a person from eating disorders that they had for 30 years in one moment. Ich glaube, dass es gibt. I believe that. Aber ich kann's it nicht. Was true, but I couldn't do ich it. Ich weiß nicht, wie es geht. And I don't know how it would work. Ich sag, Gott, entweder ich krieg das. And I said, God, either you give me this. Oder nimm mich weg von da. Or take me home. Was die Welt nicht braucht, ist einen braven Menschen mehr auf der Erde. The world doesn't need one more good person on the earth. Bin dann nicht zu berufen, ein braver Mensch zu sein. I'm not called to be just a good person. Ein guter Nachbar. A good neighbor. Einer, der immer lächelt. One that always smiles. Das ist nicht mein Ruf. That's not my calling. Unser Ruf ist, dass wir der größte Albtraum des Teufels werden. Our calling is to be the devil's greatest nightmare. Wenn wir wo reingehen, dass die Dämonen zittern. When we come somewhere, the demons tremble. Das ist mein Ruf. That's my calling. Und das geht aber nur mit Power. And it only comes with power. Das geht nicht mit Reden. It's not with talk. Ich will sehen, dass sich die Kraft Gottes manifestiert. I want to see the power of God manifested. Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Paul said, the kingdom of God doesn't consist in words, but in power. Und diese Kraft steht uns zur Verfügung. And this power is available to us. Für alle. For all of us. Und egal welche Geschichte ich lese, and it doesn't matter what story I read, ist mir egal, ob das gestern passiert ist oder vor 100 oder vor 1000 Jahren, it doesn't matter if it happened yesterday or 100 years ago, Ich lerne eine Sache draus. I learned something from this. Gott hat's getan. God did it. Gott wird's wieder tun. God will do it again. Und er kann's durch jeden tun. And he can do it through any one of us. Der's will. Who wants it. Und ich will's. And I want it. Und ich will mehr. And I want more. Es gibt viele, die mehr wollen. There are many who want more. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten. I spoke with someone last week, nach dem Gottesdienst. After the service. Sie hat gesagt, kannst du dich erinnern, vor 1,5 Jahren haben wir geredet. And they said, can you remember, we spoke 1.5 years ago. Und ich habe gesagt, ich will das auch und ich will mehr. And I said to you, I want this too and I want more. Ich sagte, dann werden wir einfach beten. And then I said, let's pray. Und wir haben gebetet. We prayed. Und sie hat gesagt, seit dem Abend ist mein Leben nicht mehr das Gleiche. And she said, since that evening my life has not been the same. Der Heilige Geist kam über sie. The Holy Spirit came over her. Er hat sie gefüllt. Filled her. Sagt, mein Leben ist jetzt ein anderes. And she said, my life is different. Und ich liebe diese Geschichten. And I love these stories. Wo Menschen in einem Augenblick eine Begegnung mit Gott haben und es ändert alles. Where a person has an encounter with God and everything is changed. Und ich wünsche mir das wieder. And I desire that. Und immer wieder. Again and again. Geschichten, wo jemand Angst hatte einfach vor Menschen und allem Möglichen, eine Begegnung mit Gott, keine Angst mehr. Where a person has fear of people, and then one encounter with God and the fear is gone. Kann das Gott? Natürlich. Can God do it? Of course he can. Will das? Does he want to? Natürlich. Of course. Aber ist zuvor ist ein Hunger da. But is there a hunger there? Ich glaube, dass Hunger eine der größten Gaben ist, die wir haben können. I think hunger is one of the greatest gifts we can have. Und vielleicht das Beste, was wir füreinander beten können. And maybe the best thing we can pray for each other. Denn Hunger zieht den Himmel an. Because hunger brings heaven down. Jesus sagt, Jesus said, ihr, die ihr nicht mal so gut seid, those that are not so good, ihr könnt euren Kindern gute Dinge geben. But you can give your children good things. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel? How much more will your Father in heaven euch den Heiligen Geist geben? Give the Holy Spirit. Wenn ihr ihn bittet. To those who ask. Wen hat er da gemeint? Who was he talking to? Menschen, die nicht gläubig sind? People who are unbelieving? Ungläubige beten nicht um den Heiligen Geist. Unbelievers don't pray for the Holy die Spirit. Die wissen nicht mal, dass es sowas gibt. They don't even know that it exists. Ich glaube, er hat uns gemeint. I think he was speaking about us. Er sagt, du kannst mehr haben. He says, you can have more. Bitte ihn einfach drum. Just ask him. Als Jesus auferstanden ist, when Jesus rose from the dead, ist er den Jüngern begegnet. He met his disciples. Er hat sie angehaucht. And he breathed on them. Er hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. And he said, receive the Holy Spirit. Ich glaube, in dem Augenblick wurden sie wiedergeboren. I think in this moment they were born again. Ist meine Meinung. That's my opinion. Und dann, einige Tage später, and then, some days later, ist Pfingsten, Pentecost, und sie empfangen den Heiligen Geist. And they received the Holy Spirit. Und es ist ein riesiges Brausen, and there was a great tumult, und es sind Feuerzungen, and there were tongues of fire, und sie reden in allen möglichen Sprachen, and they spoke in different tongues. Und dieses Brausen ist so laut, dass es die ganze Volksmenge rundherum anzieht. And this happening, this storm, this wind was so loud that all the other people came to see what was happening. Und was sie sehen, ist ein Haufen Leute, die durcheinander in verschiedenen Sprachen Gott loben und preisen. And what they saw was a group of people who were speaking in a different language. Und die anscheinend betrunken waren. And it seemed as though they were drunk. Zumindest haben sie sich so ein bisschen aufgeführt. That's what they acted like. Weil sie gelacht haben und gesagt, die sind ja betrunken. Because they were laughing and the other people who were watching said they're drunk. Und der Petrus sagt, die sind nicht betrunken, es ist erst Mittag. And Peter said they're not drunk, it's only noon. Das kommt erst später. That wer ist zum later. Mittag betrunken? Also was war da los? What was happening? Er hat gesagt, das ist der Heilige Geist. He said it was the Holy Spirit. Und ich denke mir, in der Bibel gibt es viele Dinge, in the Bible, there are many things, wenn die jetzt hier passieren würden, if they would happen here, würden viele von uns sagen, ich glaube nicht, dass es Gott ist. Many of us would say, I don't think that's from God. Gott ist ein Gott der Ordnung. God is a God of order. Eigentlich heißt es, Gott ist ein Gott des Friedens. But actually it says God is a God of peace. Wenn man sich einen Friedhof anschaut, ist sehr viel Ordnung dort. If you look at a cemetery, there's a lot of order there. Es ist alles ganz schön gereiht, sehr ordentlich. Everything is in a row. Aber es ist kein Leben dort. But there's no life. Wenn ich meine Geburt anschaue, and if you look at a birth, das ist ziemlich messy. It's pretty messy. Es ist nicht schön und geordnet. It's not nice and orderly. Aber es ist Leben da. But there's life there. Wenn einmal viel Leben da ist, when there's a lot of life, dann können wir sagen, jetzt reden wir mal über die Ordnung. Then we can say, let's talk about order. Richtig. Aber wenn kein Leben da ist, ja, haben wir einen Friedhof. But when there's no life, then we're just visiting a cemetery. Und ich glaube, dass viele von uns Angst haben. And I think that many of us are fearful. Vor Dingen, die wir nicht verstehen. About things that we don't understand. Wir sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. We say the Holy Spirit is a gentleman. Aber er benimmt sich halt nicht immer so. But he doesn't always behave that way. Er hat eine sehr wilde Seite. He has a really wild side. Eine sehr unberechenbare Seite. A side that's not predictable. Er ist wie ein Wind. He's like a wind. Er ist wie Feuer. He's like fire. Er ist wie Wasser. He's like water. Wer kann das kontrollieren, bitte? Who can control those things? Wenn ich sage, Heiliger Geist, komm, dann muss ich mit allem rechnen. When I say Holy Spirit, come, then I have to be ready for anything. Ich kann nicht sagen, komm so wie ich das will. I can't say, come the way I want. Komm so wie du das willst. Come the way you want to come. Und mein Verstand wird dann vielleicht sagen, oh. And my understanding might say, ich verstehe das jetzt nicht. I don't understand it. Muss ich alles verstehen? Do I have to understand everything? Wo, wenn ich Gott total, also, there's always mystery. There must always remain mystery. Thank you. Das kann man auf Deutsch nicht sagen. Und ja, wir haben unseren Verstand erhoben an den Thron. We have raised our reason up on the throne. Wenn ich es verstehe, ist es gut. And if I understand something, it's good. Und wenn es sich gut anfühlt, ist es gut. And if it feels good, it's good. Wenn ich keine Angst habe, ist es gut. If I have no fear, it's good. Wirklich. Really? Gott macht Dinge, die vielleicht Angst machen. God does things that maybe are fearful. Und vielleicht fühlt es sich nicht immer gut an. And maybe it doesn't always feel good. Ich kenne einen Mann, der also während mehreren Nächten hat Gott ihn so angerührt, dass Strom durch seinen, es war wie wenn Strom durch seinen Körper geht. I heard of a man that God would wake him up in the middle of the night and it was as if electricity was running through his body. Und er hat gedacht, er muss sterben. And he thought he had to die. Aber gleichzeitig but at the same time, hat er sich während des in der Nacht oft aufgeweckt, weil er gebetet hat um mehr. He would pray in the middle of the night and ask for more. Und Gott sagt, du willst mehr, okay. And God says, you want more? Okay. Aber er sagt, das war nicht lustig. But he said it wasn't fun. Aber das Resultat ist die Frucht. But the result was fruit. Als Jesus im Johannes 6 predigt, as Jesus preached in John 6, sagt er, müsst mein Fleisch essen. He said, you have to eat my flesh und mein Blut trinken, and drink my blood, wenn ihr an mir Anteil wollt. If you want to have part of me. Und alle sind weggelaufen. And everybody ran away. Und er sagt, der spinnt. And thought he's crazy. Der redet von Kannibalismus. He's talking about cannibalism. Wir sollen ihn jetzt essen. We should eat him? Was ist mit ihm? What's wrong with him? Und er sagt nicht, hey, bleib da. Das war nur ein Bild. And he didn't say, hey, stay here. That was only a picture. Es war symbolisch gemeint. It was symbolic. Er hatte keine Angst, die Menschenmassen zu verlieren. He didn't care to lose the whole crowd. Und dann fragte die 12, wollt ihr auch gehen? And then he asked the 12, will you also leave? Und der Petrus sagt, wohin soll ich gehen? And Peter said, where should I go? Du hast Worte des ewigen Lebens. You have the words of eternal life. Hat der Petrus gecheckt, wovon Jesus geredet hat? Did Peter know what Jesus was talking about? Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt. He had no idea. Er hat nicht gewusst, dass er von seinem Tod und der Auferstehung und so weiter redet. He didn't know he was talking about his death and his resurrection. Aber ich sag, wenn du redest, but he said, when you speak, dann wird etwas in mir lebendig. Then life comes into me. Und ich sehe auf deinen Worten ist Leben. And I see there is life in your words. Ich verstehe es nicht. And I don't always understand it. Aber ich will es haben. But I want to have it. Und Gott kommt nicht immer so, dass wir alles verstehen. And God doesn't come always in a way we can understand. Aber wir lernen, geistlich zu unterscheiden. But we learn to discern things spiritually. Und ich habe mir vorgenommen, nicht zu urteilen. And I decided not to judge. Denn wenn wir glauben, dass wir das leicht beurteilen können, because if we think that we can lightly judge, was von Gott ist und was nicht, what is from God and what is not, dann laufen wir Gefahr, Gott zu verpassen. Then we are in danger of missing God. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, er hat gesagt, wie ist es, wenn Leute nach hinten umfallen? Last week somebody asked me, you know what happens when people fall backwards? Mir wurde gesagt, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. I was told that it's not from God, it's from the devil. Von Gott ist nur, wenn man nach vorne umfällt. It's from God only when you fall forward. Und wir machen jetzt einen Case draus und nehmen die Bibel her. And we'll make a case out of it and look in the Bible. Okay. Das heißt, Gott kann nichts machen, was nicht in der Bibel steht. Does that mean God can only do what's in the Bible and he can't do what's not? Ich würde das gern machen, aber ich habe es damals nicht aufgeschrieben. I would like to do it, but I. Es ist jetzt nicht im Buch. It's not in the book. Die Bibel ist da, um Gott zu offenbaren. The Bible is there to reveal God. Aber ihn nicht einzuengen. But not to put him in a box. Gott kann machen, was er will. God can do what he wants. Aber er hat mir einen Geist gegeben, der unterscheiden kann. But he gave me a spirit that can discern. Richtig? Right. Aber Angst. But fear. Ist keine Hilfe beim Unterscheiden. Is not a help in discerning. Angst ist nicht von Gott. Fear is not of God. Gottes Möglichkeiten, mich zu beschützen, sind größer als mein kleiner Verstand. God is able to protect me more than my understanding can. Als ich meine erste Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte, and as I had my first encounter with the Holy Spirit, als er mich gefüllt hat, when he filled me, da war viel strange. It was kind of strange. Und ich habe mir gedacht, Gott, was mache ich da eigentlich? And I thought, God, what's happening here? Ich habe mir gedacht, ich will einfach, was du für mich hast. And then I said, God, I only want what you want for me. Und dann bin ich ihm begegnet. And then I met him. Es ist gut, wenn wir Demut haben. It's good to be humble. Gott will uns so viel mehr geben. God wants to give us so much more. Nachdem er sie gefüllt hat zu Pfingsten, after he filled them at Pentecost, ist noch einmal eine Füllung erwähnt im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte. Then in Acts chapter 4 there was another filling. Die Verfolgung beginnt. The persecution started. Sie sagen, ihr dürft im Namen Jesu nicht predigen. And the authorities told them, you are not allowed to preach in Jesus' name. Und sie treffen sich und sagen, was machen wir jetzt? And they met together and they said, what are we going to do? Die Nationen toben. The nations are in an uproar. Gott, wir wollen dein Wort mit Freimütigkeit predigen. God, we want to preach your word with courage, with boldness. Das, was uns Schwierigkeiten einbringt, whatever brings difficulties, davon wollen wir mehr. We want more. Was passiert? And what happened? Der Heilige Geist füllt sie. The Holy Spirit filled them. Die ganze Städte bebt, wo sie sich befinden. The whole city was quaking. Und dann heißt es, und sie predigten das Wort mit Freimütigkeit. And then it says, then they preached the word with boldness. Die haben das nicht aus sich herausgepresst, oh, ich muss jetzt mutig sein. They didn't try to be bold. Sie haben gesagt, Heiliger Geist. They said, Holy Spirit. Und er hat es ihnen gegeben. And he gave it to them. Und dann sind andere Füllungen erwähnt in der Apostelgeschichte. And there are many such fillings in Acts. Warum muss ich dauernd gefüllt werden? Why do I always have to be filled? Weil ich anscheinend irgendwo ein Leck habe. Because I have a hole. Irgendwo. Somewhere. Keine Ahnung. Somewhere. Und deshalb möchte ich nie aufhören, hungrig zu sein. And that's why I never want to stop being hungry. Ich sage, Gott, lass mich nie satt werden. And I say, God, don't ever let me be satisfied. Ich will immer hungrig bleiben. I want to stay hungry. Ich will hungry. Immer mehr. I want more. Und es gibt immer mehr. And there's always more. Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. God doesn't give the spirit according to its measure. Du bekommst so viel, wie du willst. You can get as much as you want. Du bekommst so viel von seiner Gegenwart. You get so much from his presence. Wie du bereit bist, as you are ready and available, eifersüchtig zu bewahren. To jealously guard it. Paulus sagt, Paul said, trinkt euch nicht mit Wein voll, don't be drunk with wine, sondern werdet voll Heiligen Geistes, but be filled with the Holy Spirit, indem ihr zueinander in Psalmen singt, so that we sing in Psalms to one another. Wann haben wir das letzte Mal gemacht? When did we do that last time? Ich werde mal einen Psalm vorsingen. I will sing a psalm to you. Mit Lobliedern, geistlichen Liedern, with spiritual songs, etc., etc. Jesus sagt, Jesus said, warte, ich will ihn nicht missquoten. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. If I don't do the works of my father, then don't believe me. Ist nicht cool? Isn't it cool? Du brauchst mir nicht glauben, wenn ich die Werke nicht tue. If I don't do the works, then don't believe me. Wie cool wäre es, wenn wir das sagen täten? What would it be like if we said that? Hör mir zu, du brauchst mir jetzt nicht glauben. You don't have to believe me. Dann glaub mir wenigstens um meiner Werke willen. But just believe me because of the works I do. Du bist krank, okay, ich heile dich. Dann glaub mir wenigstens deshalb. You're sick, then let me pray for you. You're healed. Believe because of that. Wenn die Gemeinde sagt, hey, ihr braucht uns nichts glauben, wenn wir die Werke nicht tun. What if the church would say, hey, you don't have to believe us if we don't do the works? Bin ich verrückt? Am I crazy? Nein. No. Jesus sagt. Jesus said. Ich sage euch. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen. He said, truly, truly, I say to you. Und wir wissen, das sagt er nur, wenn was Wichtiges kommt. And we know he only says truly, truly when it's something important. Wer an mich glaubt. Whoever believes in me, der wird die Werke tun, he will do the same works, die ich tue, that I do, und wird größere als diese tun, and will do even greater works, weil ich zum Vater gehe. Because I go to the Father. Sagt Jesus. Jesus said it. Es ist passiert. It happened. Der Paulus, sie nehmen sein Schweißtuch. They took Paul and they took his handkerchief und legen es auf die Kranken. And they put it on the sick. Und sie werden gesund. And they were made whole. Es wäre doch cool, wenn jemand dein Schweißtuch nimmt und es wird jemand gesund. That would be cool, huh? Somebody took your handkerchief and put it on someone and they were made healthy. Warum soll das nicht möglich sein? Why shouldn't it be possible? Ich höre öfters Geschichten, wo Leute einen Brief abschicken und sie beten über diesen Brief oder sie beten über einen Stoff oder beten über irgendwas. And I hear stories of people who pray over a letter or pray over a piece of cloth. Und die Person empfängt es, macht es auf und bam, ist geheilt. And the person receives it, opens it and is healed. Was damals passiert ist, war nicht für damals. What happened at that time was not just for that time. Ist der gleiche Heilige Geist damals und heute. It's the same Holy Spirit. Then and today. Was Gott ehrt, ist unser Glaube. What God honors is our faith. Ohne Glaube geht nichts. Without faith, there's nothing. Mit Glauben geht alles. But with faith, everything is possible. Und Gott will es natürlich. And God wants it. Ich lese noch einen Vers am Schluss. I just like to read a verse to close. Das sind die Zeichen, die denen folgen, welche glauben. These are the signs that will follow those who believe. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In my name they will cast out demons. Sie werden in neuen Sprachen reden. They will speak in new tongues. Werden Schlangen aufnehmen. They will pick up snakes. Das müssen wir vielleicht nicht. Maybe we don't have to try that. Sie werden Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. They can drink poison and it will not harm them. Und den Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. They will lay hands on the weak and they will become healthy. Und ich sage, das wird bald normal sein. And I'm telling you, it's going to be normal. Das wird so normal sein. It will be so normal. Wenn ich jemanden treffe, egal wo, und der ist krank, sage ich, ja, hey, kann ich für dich beten? When I meet someone and they're sick, I just say, hey, can I pray for you? Du bist im Büro und irgendwer sagt, hey, ich habe Kopfweh. You're in the office and you say, and the person says, oh, I have a headache. Du kannst jetzt sagen, ja, ich hol dir ein Aspirin. You can say, I'll get you an aspirin. Ich kann sagen, hey. Or you can say, hey. Ich kenne deinen Gott. I know a God. Der will nicht, dass du Kopfweh hast. And he doesn't want you to have a headache. Weil er dich liebt. Because he loves you. Bam. Bam. Bam. Und ich erlebe es jetzt schon. And I've experienced it. Ja, ich habe sicher in der Arbeit jetzt für 3-4 Leute gebetet. I prayed for people at work, 3 der Zivilin people. Hat nur so geschaut, so was, ich habe es nicht geglaubt, aber ich spüre wirklich was in meinem Knie. And this person said, hey, I don't believe it, but I don't have any pain in my knee. Der andere Zivildiener, mit dem habe ich noch nie geredet, kommt zu mir und sagt, ich habe gehört, du bist in Amerika. Civil servant came to me and said, oh, I heard you were in America. Ja, was ist dort? What's going on there? Und ich erzähle ihm und er, oh, ich kriege eine Gänsehaut. I told him and he says, oh, I'm getting goosebumps. Und ich habe so ein Magengeschwür. And I have an ulcer. Und ich habe gesagt, okay, dann treffen wir uns. And I said, let's meet. Und ich erkläre es dir. And I explain it to you. Und dann bete ich für dich. And then I'll pray for you. So easy. It's so easy. Es ist eh jeder krank. Es ist so gut wie eh jeder krank. Fast jeder hat irgendein Wehwehchen. Most everybody has something wrong with them. Und wie werde ich hungrig? And how do I become hungry? Im Reich Gottes wirst du hungrig. You become hungry. Indem du isst. By eating. Und je mehr du isst, desto hungriger wirst du. And the more you eat, the hungrier you get. Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you, dass du Bücher liest, that you read books, die dich hungrig machen, that make you hungry, wo du sagst, das will ich auch. Where you say, I want this Wenn der too. Das hatte, And if he has this, dann will ich das auch. Then I want it also. Und dass du dir vor Augen hältst, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dir und der Person. And that you keep in mind that there is no difference between you and that person. Gott hat keine Lieblinge. God doesn't have favorites. Es ist der Glaube, der ihn ehrt. It's faith that honors him. Du bekommst so viel, wie du möchtest. You get as much as you want. Und es gibt kein Limit. And there is no limit. Es ist egal, ob das jetzt der Elia war. It doesn't matter if that was Elijah. Oder der Petrus. Or Peter. Oder der Paulus. Or Paul. Oder du. Or you. Gleicher Heiliger Geist. The same Holy Spirit. Und er liebt dich genauso. And he loves you exactly the same. Und er will dir mehr geben. And he wants to give you more. Hab keine Angst, wenn du was nicht verstehst. Don't be afraid if you don't understand. Bleib hartnäckig. Stay stubborn. Wenn ich für jemanden bete und er wird nicht geheilt, if I pray for someone and they don't get healed, was mache ich dann? What do I do? Dann gehe ich zu Gott und sage, was ist gerade passiert? I go to God and say, what just happened? Ich verstehe das nicht. I don't understand. Aber ich bleibe dran. But I stay with it. Manchmal betet man 30 Mal vielleicht für jemanden, bis er geheilt wird. Sometimes I pray 30 times. Nicht ich, aber sometimes noch nicht. You can pray 30 aber es ist ermutigend zu lesen, dass manche Menschen für manche 30 Mal beten, bis er geheilt ist. It's really encouraging to read that some people pray 30 times for someone until they're healed. Es ist nicht immer gleich. It's not always immediate. Aber Gott will's. But God desires it. Und ich glaube, das ist passiert. And it will happen. Und bete für Hunger. And pray for hunger. Für dich selber. For yourself. Und für andere. And for others. Und ich möchte uns einladen jetzt. And I want to invite you now. Dass wir miteinander. That wir miteinander füreinander beten. That we pray with each other and for each other. Es gefällt mir ganz gut dort in der Schule. I really like it at my school. Dass man oft füreinander betet. That we often pray for each other. Und dass man einfach so mal die Hand auflegt. And that you just very relaxed lay your hand on the person. Weil der Heilige Geist, der in dir ist. Because the Holy Spirit that lives in you. Der ist wirklich übertragbar. Can be transferred. Ich sag, mach die Mary hungrig. And I say, make Mary hungry. Jeden Tag mehr. Every day more. Dass sie sich verzehrt nach mehr. That she's consumed with more. Dass sie aufsteht in der Nacht. That she wakes up in the night. Poor Mary. Sagt, ich brauche mehr, Gott. And say, God, I need ich more. Bin so durstig. I'm so thirsty. Ich will, dass Menschen in meiner Gegenwart geheilt werden. I desire that people are healed in my wenn presence. Wenn ich nicht einmal mit ihnen rede. Even if I don't speak with nur them. Weil deine Herrlichkeit so auf mir ruht. Just because your glory is upon me. Mehr, mehr, mehr. More, more. So, lass uns beten einfach füreinander. Let's pray for one another. Keine Berührungsängste. Don't be afraid to have contact. Wir sind alles Brüder und Schwestern. We are brothers and sisters. Yes, let's just pray. Send a hunger, Holy Spirit. As never before. Hunger as never before, God. We want to see your glory. We want to see your glory, God. Want to see your power. All you paid for, Jesus. All you paid for. Freedom, healing, restoration. Send the hunger, God. Make us hungry, God. Make us thirsty, God. We long for you, Holy Spirit. We long for your presence. We need you. Two, we're going to have prayer for the sick. Wir werden jetzt für die Kranken beten in ein paar Minuten. But right now, if you're here and you've never received Jesus into your life, wenn ihr hier seid und ihr habt Jesus nie in eure Leben gebeten, you see it outside of you, but it's not inside of you. Ihr seht, dass es das gibt, aber es ist nicht in euch drinnen. Then I invite you tonight. Dann lade ich euch ein, to invite Jesus to come into your life. Dass ihr Gott einladet, in euer Leben zu kommen. And he will breathe on you. Und er wird atmen. The Holy Spirit. Er wird den Heiligen Geist auf euch atmen. He will fill you tonight. Und er wird dich füllen. Jesus died on the cross as God's Lamb. Jesus ist am Kreuz gestorben als Gottes Lamm. To appease the justice of God. Um die Gerechtigkeit Gottes frei zu machen. And if we receive Jesus. Und wenn wir Jesus empfangen. As God's Lamb. Als Gottes Lamm. Crucified for our sin. Der für unsere Sünde gekreuzigt wurde. That same Jesus that was crucified. Derselbe Jesus, der gekreuzigt wurde. Will breathe on you from heaven. Wird vom Himmel aus auf dich atmen. Pray with me tonight. Bete heute mit mir. In faith. Im Glauben. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my failures. Alle meine Fehler. All of my selfish acts. Alle meine egoistischen Taten. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus your Son. Durch Jesus deinen Sohn. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt weggenommen hat. Would you say that with me? Kannst du das mit mir sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me of all the things I've done. Vergib mir all die Dinge, die ich getan habe. That were selfish. Die egoistisch waren. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ your Son. Durch Jesus Christus deinen Sohn. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt wegnimmt. And fill me with your Spirit. Und fülle mich mit deinem Geist. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? God, fill me with your Spirit. Gott, fülle mich mit deinem Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, if there's something wrong with you tonight. Okay, wenn heute irgendwas nicht mit dir stimmt. I mean, there's something wrong with all of us, but. Ich meine, mit jedem von uns stimmt irgendwas nicht. Etwas Außergewöhnliches. Wenn etwas Außergewöhnliches nicht mit dir stimmt. Would you come to the front and we'll pray for you? Würdest du nach vorne kommen, damit wir für dich beten können? Just stand up and come to the front and. Steh einfach auf und komm nach vorne. We have a lady in the wheelchair. We're going to pray for her. Wir haben hier eine Dame im Rollstuhl. Wir werden für sie beten. And in a little while we're going to take an offering again for them. Und wir werden auch eine Spende nehmen für sie. To bring them through this crisis. Damit sie durch diese Krise durchkommen. And she got run over by a car. Sie hatte einen Autounfall. She was run over. She was hit. Das Auto ist über sie drüber gefahren. And she is busted up. She's in a lot of pain. Sie hat sehr viele Schmerzen. And we prayed for her last week and the week before. Wir haben schon letzte Woche für sie gebetet und auch die Woche davor. So, if you want special prayer tonight, come to the front and we'll pray. Also, wenn ihr spezielles Gebet wollt, dann kommt einfach nach vorne. Okay. Your labor and your struggle. Ich spüre, dass Gott sagt, ich habe deine Arbeit und deine Leistung, deinen Kampf gesehen. And now there's going to be times of refreshing. Aber jetzt gibt es Zeit der Erfrischung. And you will smile your way through the next few months. Und du wirst die ganzen nächsten Monate lächeln. And you will laugh your way through the next season. Du wirst nicht nur lächeln, sondern lachen. And you will experience lightness. Und du wirst eine Leichtigkeit verspüren. Because of being a child. Weil du wie ein Kind sein wirst. Just happy go lucky and carefree. Also einfach glücklich wie ein Kind, ohne Sorgen. Unbeschwert. Einfach unbeschwert. Yeah. And take that for you. Nimm das einfach, wenn es zu dir passt. The season of winter is over. Der Winter ist vorbei. And the spring is here. Der Frühling kommt. Everything is new. Alles wird neu. And Jesus, I pray for our young people who have finished their matura and are looking for direction. Jesus, ich bete für unsere jungen Menschen hier, die Matura gemacht haben und jetzt eine Orientierung brauchen. Jesus, open doors that no man can close for them. Herr Jesus, öffne du Türen für sie, die kein Mensch wieder zumachen kann. Give them a place in the school they want to go to, the uni they want to go to. Schenk ihnen einen Platz bei einem Studium oder woanders, auf einer Schule. Give them everything they need financially. Gib ihnen alles, was sie finanziell brauchen. Open up amazing doors for the perfect job, the perfect work. Öffne Türen für den perfekten Job für sie. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for taking care of us. Danke, Vater, dass du auf uns schaust, für uns sorgst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.